Haltung zu Gott und sag, ich halt doch den Kopf nicht, Mann, ich halte von Gott nichts, denn er hat auch nie gehalten, was er mir versprochen hat. Scheißegal, wie oft ich mir damals den Kopf zerbrochen hab. Und ich war doch am Wein, war noch so klein. Mom und Dad trennen sich, das darf doch nicht sein. Ich schlaf nicht mehr ein, Spaß hab ich kein. Seitdem ist mein Herz kalt und hart wie aus Stein. Trotzdem nehm ich beinahe jeden Tag mein Leben mit Humor. Auch wenn mir der Scheiß zum Hals aushängt wie ein ekliger Tumor. Ich bin kein verdrückter Spaß, nein, ich hab es einfach satt. Ey, die Welt hat fast verkackt, doch die Menschheit schreitet ab. Denn sie sehen halt nicht den Sinn, der hinter Politik steckt. Sie fragen sich nicht, wo ist Krieg, sondern wo krieg ich Kies weg. Ich weiß, das klingt aber mies jetzt. Doch die Welt ist eine Bühne, Krieg ist reine Inszenierung und Gesellschaft eine Lüge. Ihr könnt denken, was ihr wollt, sag ich, kick die eure Bitch. Doch ich weiß, wofür ich kämpfe und bleib Anti-Euphemist. Mann, ich bin halt nicht fröhlich, find halt nichts Schönes. In eurer dummen Welt ist der Winter gewöhnlich. Ihr könnt denken, was ihr wollt, sag ich, kick die eure Bitch. Doch ich weiß, wofür ich kämpfe und bleib Anti-Euphemist. Mann, ich bin halt nicht fröhlich, find halt nichts Schönes. In eurer dummen Welt ist ein Schwindler der König. Und was bleibt, ist nur hohles Gerede. Von wegen Bonus der Eri, Luciomus für Knete. Ich bin die Bonus, doch stehe immer zu dem, was ich sage. Im Gegensatz zu falschen Homes, die kommen und gehen mit den Jahren. Und mit den Jahren merkt man auch, es ist alles vergänglich. Egal ob Tier oder Mensch, ich weiß jetzt, alles ist endlich. So passiert es, dass man Freunde hat, die nicht erwachsen werden, weil sie schon mit 18 sterben oder sich durch Schnaps verderben. Ich bin keiner von denen, ich lerne die Scheiße im Leben. Und deshalb weiß ich, ob die meisten es mir Scheiße zu geben. So wie auf Fernseh, Radio, Netz oder Zeitungsberichte setz ich jetzt Scheiß auf den Witte, was ihr nimmt keinen auf die Schippe. Wir werden jahrelang verarscht, ob Kirche oder Staat. Keine Unterstützung, aber Hauptsache man zahlt. Dennoch ist alles egal,